Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, aus der wir hinausgehen mit mehr Wissen und mit stärkerem Iman und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Sünden vergibt, den Erstigen, der zu imstande ist und den Erstigen, den wir darum zu bitten haben. Beim letzten Mal, gestern, haben wir uns unterhalten über die Einführung, wir haben uns unterhalten über die Wichtigkeit der Aqidah und dazu ist noch vielleicht eine Sache hinzuzufügen, dass letztendlich das Jenseits eines jeden Menschen davon abhängt, welche Aqidah er gehabt hat, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die letzten Menschen, die aus dem Paradies, die letzten Menschen, die aus der Hölle hinauskommen werden, sind diejenigen, die La ilaha illallah aus tiefstem Herzen gesagt haben. Was darauf hinweist, dass alle anderen Menschen, die eben nicht La ilaha illallah gesagt haben, niemals daraus entrinnen werden. Insofern ist die Aqidah lebenswichtig, seelenwichtig, wenn man das so sagen kann. Und wir möchten heute unseren Vortrag fortführen. Und wir haben gesagt, dass die Säulen des Iman aus 6 bestehen. Und wir beginnen auch, oder wir werden genau diese Reihenfolge inshallah im Laufe unseres Vortrages einhalten. Und so beginnen wir inshallah ta'ala heute mit dem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala ist die wichtigste Säule und alle anderen Säulen des Iman hängen davon ab, beziehungsweise ergeben sich daraus. Wenn man an Allah azza wa jal glaubt, muss man auch glauben an diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat zu den Menschen und man muss dann daran glauben, was sie einem berichtet haben. Und so haben wir alle Säulen des Iman im Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verankert. Und deswegen kann es nicht sein, dass eine Person an einen Teil der Säulen des Iman glaubt und einen anderen Teil leugnet und trotzdem ein Mu'min ist, ein Gläubiger im islamischen Sinne. Denn wenn du an Allah glaubst und du verleugnest oder du bezichtigst ihn der Lüge, wal'iyadu billah, das ist nicht der Glaube, der von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden wird. Doch bevor wir uns unterhalten über das, was ein gläubiger Mensch, und ich benutze jetzt der Einfachheit halber öfter, weil es gibt auch Geschwister, die Deutsch sprechen und gar kein Arabisch kennen, auch keine Begriffe kennen, manche sind vollkommen neu im Islam, benutze ich die Begriffe Mu'min und Gläubiger als Synonym. Wir haben gesagt, dass das Wort Mu'min natürlich mehr beinhaltet als nur, dass man etwas glaubt, aber wir benutzen es diese beide als Synonym. Und das bringt uns auch zum ersten Thema, was bedeutet denn Iman überhaupt? Dann werden wir es besser verstehen, warum das inshallah kein großes Problem ist. Erstmal Iman in der arabischen Sprache bedeutet etwas für wahr halten. Und das auf Arabisch sagt man Tasdiq. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch im Koran al-Karim den Begriff Iman so verwendet, wie er sprachlich oder was er sprachlich hergibt. Das heißt also, wir haben gesagt, etwas für wahr halten, an etwas glauben. Auch im Deutschen, wenn man das Wörterbuch aufschlägt, wird man finden, dass das Wort Amana oder Saddaqa bedeutet auch im Deutschen, zu glauben bedeutet auch im Deutschen, etwas für wahr halten. Insofern ist das die adäquate Übersetzung von Iman, ist Glaube. Nur halt, wie wir gesagt haben, im Iman, im Islam versteht man etwas ganz Bestimmtes unter Iman und deswegen sagen manche Geschwister, man soll nicht den Begriff Glaube für Iman verwenden, weil man im Deutschen etwas ganz anderes damit assoziiert als im Arabischen. Und das ist teilweise richtig, was das Deutsche angeht, ist vollkommen richtig, man assoziiert damit bestimmt nicht die 6 Arkane Iman. Sondern aber im Arabischen ist es genau das gleiche Problem. Das heißt, im Arabischen, wenn eine Person von Iman spricht, dann kann es auch sein, dass sie damit die sprachliche Bedeutung meint, genau wie im Deutschen. Okay? Und deswegen sage ich von vornherein als Grundlage jetzt, wenn wir im Lauf der Vorträge sagen Iman oder Glaube, dann meinen wir damit das arabische Wort Iman und Mu'min und wir meinen damit entweder die religiöse Bedeutung oder die sprachliche Bedeutung. Die sprachliche Bedeutung, und das hängt vom Kontext ab. Auch im Koran al-Karim findest du manche Begriffe, der Kontext entscheidet, was damit gemeint ist. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Im Deutschen, das ist der Begriff Zug. Wenn einer vom Zug spricht, okay, dann kannst du nicht der Person sagen, hör mal zu, du musst genau sagen, was du meinst. Meinst du damit die Lokomotive? Oder meinst du damit einen Spielzug? Oder da meinst du damit einen Windzug? Okay? Oder meinst du, dass du einen Zug hast? Okay? Insofern, der Begriff, der Kontext bestimmt sehr wohl, was damit gemeint ist. Deswegen brauchen wir das nicht jedes Mal definieren. Normalerweise, wenn wir unter Muslimen reden, dann meinen wir damit die religiöse Bedeutung. Und genauso wie beim, die religiöse Bedeutung ist eben, besteht eben aus drei Bestandteilen. Der eine Bestandteil ist eben in erster Linie das, was man im Herzen glaubt, tatsächlich. Und das ist die Übereinstimmung sozusagen mit der religiösen Bedeutung, mit der sprachlichen Bedeutung. Sprachlich bedeutet das für wahr halten. Wie kannst du es für wahr halten? Wenn du daran glaubst, im Herzen ist das in erster Linie. Aber der Iman besteht eben nicht nur aus dem, sondern eben auch noch aus dem, was man sagt. Und dem, was man tut. Das heißt, wir könnten eigentlich den Iman auch in zwei Teile teilen. Wir könnten sagen, das, was im Herzen ist, und das, was man tut. Weil das Sprechen ist ja auch mehr oder weniger eine Tat. Aber die Ulama haben das meistens in drei Teile geteilt. Deswegen bleiben wir auch dabei, dass es drei Teile sind. Und man soll sich immer auf die Definitionen berufen, die früher einmal eingeführt worden sind, damit man die gleiche Sprache spricht. Denn es gibt etwas, das nennt man Fachjargon. Das heißt, man spricht eine bestimmte Fachsprache in einem bestimmten Fach. Ja? Bestimmte Begriffe, die werden gepflegt und man soll sie auch weiterhin pflegen, damit nicht eben eines Tages jemand dein Buch liest oder deinen Vortrag hört und was anderes versteht, als du eigentlich gemeint hast, weil du es dir anders definiert hast. Das heißt also, wir haben gesagt, besteht aus diesen drei Elementen. Und der Iman ist erst gültig, wenn diese drei Elemente vorhanden sind. Das ist ganz wichtig. Der Iman bei Ahl-Sunnah al-Jama'a ist erst gültig, wenn alle drei vorhanden sind. Du kannst nicht jemanden als gläubigen Menschen oder als Mu'min bezeichnen, wenn einer dieser Elemente fehlt. Okay? Und das ist schon ein Knackpunkt zwischen der Ahl-Sunnah al-Jama'a und anderen Gruppierungen im Islam. Okay, das sage ich nur, wir gehen nicht auf diese solche Sachen jetzt ein, aber ich will nur sagen, viele Sachen, die ich sage, sind teilweise sehr, sehr entscheidend, haben große Auswirkungen. Für uns, Alhamdulillah, jemand, der seinen Glauben zum ersten Mal lernt oder sich überhaupt nicht auskennt, was andere denken und glauben, für ihn ist das sozusagen, kann es passieren, dass er es überhört, aber es ist sehr wichtig, auch das trotzdem zu wissen. Ein anderes Beispiel dafür, dass in der arabischen Sprache ein Wort eine andere Bedeutung hat, als die religiöse, und teilweise gibt es Überschneidungen, ist durch den Begriff Salah. Der Begriff Salah im Koran al-Karim und auch in der arabischen Sprache kann mehr als eine Sache bedeuten. Ja? Wir alle lesen im Koran al-Karim eine Ayah, da heißt es, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wortwörtlich bedeutet dieser Satz, salopp übersetzt, ganz einfach übersetzt, sowohl Allah als auch die Engel, sie machen alles Salah für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagt dann, o ihr Gläubigen, ihr sollt auch Salah machen. Also sinngemäß übersetzt. Okay? So. Hier haben wir jetzt ein Problem, wenn wir an das normale Salah denken. Richtig? Also müssen wir teilweise zurückkehren zu der sprachlichen Bedeutung. Und die sprachliche Bedeutung löst uns das Problem bei den Engeln. Und löst uns das Problem bei den Menschen. Warum? Weil wenn wir Salah machen für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann bedeutet es, dass wir Allah zu Allah, dass wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad. Und das bedeutet, dass wir für ihn ein Bittgebet sprechen und wir wünschen uns für ihn eben alles Gute, darunter fällt die Barmherzigkeit, die Segnungen, alles Gute. Wünschen wir unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und die Engel ebenfalls. Die Engel, wenn sie Salah machen für jemanden, dann ist das, beinhaltet das ebenfalls und auch sagt man die Vergebung. Das heißt, das Bitten um Vergebung. Das heißt, wenn die Engel für jemanden Salah machen, dann bedeutet das unter anderem auch, dass sie Allah darum bitten, dass er einen vergibt. Und das ist sowieso, alle Bedeutungen sind sehr ähnlich. Wenn ich von Allah subhanahu wa ta'ala ihn bitte, um mir zu vergeben. Oder ob ich Allah subhanahu wa ta'ala ihn darum bitte, dass er mich erbarmt, dass er mir Barmherzigkeit gibt. Das ist für uns im Endeffekt sehr ähnlich. Ja, zumindest überschneidend. Überschneiden sich diese Begriffe. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, da haben wir wieder müssen wir einen anderen Fall berücksichtigen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala braucht niemanden darum zu bitten, dass er jemand anderes vergibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist sozusagen schon unser Ziel. Okay? Und deswegen, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Salah macht für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann bedeutet das, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Ergebnis eines Salahs bekommt. Versteht ihr? Du machst Salah, damit die Barmherzigkeit den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ereilt. Richtig? So, und wenn Allah Salah macht, dann dieser Zwischenschritt entfällt. Und so der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala direkt erbarmt er sich seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber wenn wir normalerweise sprechen untereinander, stellt dir mal vor, jemand redet von Salah und meint damit das, was ich gerade eben gesagt habe. Das wäre nicht fair, weil normalerweise verstehen wir unter Salah ein Ritual, eine Ibadah, die anfängt mit Allahu Akbar und endet mit Assalamu alaikum. So. Und das gibt es häufig, will ich nur damit sagen. Man muss öfter, darf man einen Alim nicht falsch verstehen, wenn er etwas Sprachliches meint oder auch etwas genau die religiöse Bedeutung eines Wortes meint. Tayyib. Es gibt natürlich sehr viele Beweise dafür, dass der Iman aus diesen drei Teilen besteht, wo wir inshallah später auch nochmal vielleicht darauf eingehen werden. Aber wir sind jetzt hier beim Iman an Allah. Wir wollten nämlich, wir haben gesagt, wir reden über den Iman an Allah. Wir wollten erstmal definieren, was bedeutet Iman. Und jetzt haben wir verstanden, dass Iman aus drei Bestandteilen ist. Drei Rücken. Rücken wie beim Salah. Ein Rücken im Salah, eine Säule im Salah oder ein Fard im Salah ist etwas, ohne das Salah nicht vorstellbar ist. Okay? Eine Person, die im Pflichtgebet nicht steht, sondern sie liegt. Das ist kein Salah. Okay, das heißt, das Salah besteht im Wesentlichen aus etwas Bestimmtem. Und diese bestimmten Dinge nennt man eben Rukn im Arabischen oder Fard. Jetzt in Bezug auf das Salah. Hier reden wir von Rukn. Also Säulen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und also wissen wir schon, dass wenn eine Person sagt, weil es gibt häufig die Frage, die Christen glauben doch auch an Allah. Richtig, sie glauben auch an Allah, zweifellos. Allah sagt uns sogar im Koran, dass die Christen an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und die Juden ebenfalls. Nur, ist das ein Iman, der aus dem folgt, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Und ist es ein Iman, aus dem folgt, dass sie das, was sie bezeugen, auch umsetzen in der Tat? Dass sie niemandem dienen außer Allah? Und die Antwort lautet nein. Also, haben sie die sprachliche Bedeutung des Wortes Iman, haben sie erfüllt, klar. Aber nicht die religiöse Bedeutung, und das ist ja genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Wenn wir über den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann gehen wir über zum Thema des Tawhid. Und das Thema des Tawhid ist das wertvollste Thema im Islam überhaupt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen für den Tawhid. Für den islamischen Monotheismus. Tawhid heißt sprachlich gesehen etwas vereinen, etwas zu einem machen. Wahada heißt vereinen. Tawhid ist sozusagen die Vereinigung. Gemeint ist, dass man an Allah subhanahu wa ta'ala als einen einzigen glaubt. In welcher Hinsicht? Die Ulama sagen, wir haben den Koran studiert und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam studiert und wir haben herausgefunden, dass die Aspekte in Bezug auf den Tawhid eben ziemlich genau drei an der Zahl sind. Nicht so ziemlich genau, sie sind drei. Ja? Das heißt, egal um was es ging im Koran, wenn es um Tawhid ging, alle Ayat, wenn wir sie zusammenfassen, und alle Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Endeffekt sind sie in eine von bestimmten drei Kategorien einzuteilen. Und das ist eben, wie wir alle inshallah schon kennen, eben einmal die Uluhiyah, das ist die Göttlichkeit. Das heißt, die Einzigartigkeit Allahs in Bezug auf seine Anbetung und dann die Sache mit der Anbetung. Uluhiyah kommt vom Wort Ilah, Gott, der angebetet wird. Auch im Deutschen übrigens, Gott ist das angerufene Wesen, das Wesen, das man anruft. Das heißt, das Wesen, zu dem man Dua macht. Genau die gleiche sprachliche Bedeutung. Und deswegen nennen wir das Uluhiyya. Dies ist ein Begriff, natürlich ein fundamentaler Begriff, den man kennen muss. Der zweite Aspekt des Tawhid ist eben der Rububiyya. Das Wort Rububiyya kommt eben vom Wort Rabb. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Rabb ist. Auf Deutsch übersetzt man Rabb meistens mit Herr. Ja? Und auch hier müssen wir uns definieren, was ist mit dem Wort Rabb im Arabischen, was hat es damit auf sich? Ja? Und weil der Begriff Herr im Deutschen kann ja auch wieder ganz andere Bedeutungen beinhalten. Da muss man eben aufpassen. Deswegen ist immer das Problem der Übersetzungen. Ja? Nicht, weil man das Wort nicht übersetzen kann. Manche Leute sagen, den Koran kann man nicht übersetzen. Das kommt darauf an, was du damit meinst. Von einem wissenschaftlichen her, natürlich kann man übersetzen. Warum kann man nicht übersetzen? Okay? Aber die Frage ist, ob du durch die Übersetzung alle Bedeutungen wiedergeben kannst, die Allah subhanahu wa ta'ala in die Ayat hineingesteckt hat. Die Antwort lautet auf jeden Fall nein. Wer kann das schon? Und das, was wir wissen, ist weniger als das, was die vorausschaffenden Menschen gewusst haben, überhaupt an Weisheit und an Wissen über das Verborgene. Die zweite und die dritte Kategorie ist eben der Tawhid in Bezug auf Allahs Namen und seine Eigenschaften. Das wird in einem zusammengepackt, weil jeder Name beinhaltet eine Eigenschaft. Insofern kann man auch von den Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala sprechen. Aber man sagt der Tawhid der Namen und seiner Eigenschaften subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, bevor wir uns darüber unterhalten, was ist der Beweis dafür, für diese Dreiteilung des Tawhid? Zunächst einmal, Allah Azza wa Jal weist im Koran darauf hin, in mehr als einer Ayah. Eine Ayah ist in Surat Maryam, Surah 65, in der er sagte, رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Also noch einmal, kannst ab und zu mal, wenn du mal sehen solltest, dass es weg ist, dann ich weiß ja nicht, wie lange die Geschwister dann nicht mehr gehört haben, inshallah. Ich wiederhole nochmal die letzte Ayah, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Maryam, Ayah Nummer 65, رب السماوات والأرض. Könnt ihr das Wort raushören, Rabb? Okay, also wissen wir schon, es ist ein Hinweis, dass er der Rabb ist, Al-Tawhid, Al-Rububiyya. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. عبادة, haben wir schon den Teil der Uluhiyya, weil Ibadah bedeutet nämlich Gottesdienst. Okay, und das ist die Übersetzung davon, obwohl es nicht ganz sprachlich genau die gleiche ist, aber das übersetzen wir mit Gottesdienst. Das heißt, Allah sagt فَعْبُدْهُ. Er sagte, ich übersetze erstmal die Ayah, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. فَعْبُدْهُ. Deswegen diene ihm. Halas? Haben wir verstanden? Wenn Allah sagt, deswegen diene ihm, wissen wir, dass er diese Anbetung verdient, weil er der Herr der Himmel und der Erde ist. Und da es keinen anderen Herrn gibt und keinen anderen Schöpfer gibt und keine andere Geschöpfe gibt, die wir kennen, außer das Himmel und Erde und was Allah sonst noch erschaffen hat, aber es ist alles seine Schöpfung, also kann die Anbetung nur ihm alleine gebühren. Ja? Also hier und vielen anderen Ayat wissen wir, dass der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala denkt, der ist wert, angebetet zu werden, ist, weil er eben alles erschaffen hat. Subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, فَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. Das heißt sinngemäß, so diene ihm und sei beharrlich in deiner Anbetung oder in deinem Dienst. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا. سَمِيَّا, das kommt vom gleichen Wortstamm wie das Wort Ism. Ism auf Arabisch heißt Name. Okay? Und gemeint ist also sinngemäß, kennst du etwa jemanden, der so ist wie er? Das sinngemäß gemeint. Und hier geht es um die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala und um seine Namen. Auch wenn das immer mal rot ist oder aus. Barakallahu fiek. Manche Leute, natürlich teilweise mit schlechten Absichten, ja, das dürfen wir sagen, weil wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann kann ich darauf hindeuten, dass er etwas Schlechtes im Herzen hat. kann ich machen. Ja? Wenn jemand regelmäßig etwas Schlechtes macht, dann weiß ich, dass in seinem Herzen nichts in Ordnung ist. Weil sonst kannst du ja zu mir sagen, das, was im Herzen ist, doch gehört zum verborgenen Wissen, das kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sicherlich, ich kenne es nicht, aber ich schlussfolgere vom einen auf das andere. Ja? Genauso wie eine Person, die Leute viel öfter einlädt, dann weiß ich, dass er Geld hat. Okay? Eine Person, die viel Gutes macht, dann weiß ich, in seinem Herzen ist Gutes. Eine Person, die Schlechtes macht, in ihrem Herzen ist viel Schlechtes. Manche Leute haben der Ahle Sunnah al-Jama'a das vorgeworfen, dass sie diesen Tawhid dreigeteilt haben. Okay? Das sind natürlich besonders diejenigen, die sehr weit abgeirrt sind vom Weg. Denn es gibt Menschen, die eben überhaupt nicht an das glauben, was ich gerade eben gesagt habe. Manche Menschen, sie sagen, der Glaube an Allah bedeutet, dass es Allah gibt, dass man daran glaubt, dass es Allah gibt. Oder dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Oder dass es irgendwas da oben gibt, das etwas erschaffen hat. Manche Leute sagen das. Und die sagen dann diese Dreiteilung des Tawhid, die ich gerade eben vorgelesen habe oder vorgesagt habe, ist eine Bid'ah. Auch noch das. Sie sagen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht gemacht. Und die Sahaba haben auch nicht diese Dreiteilung gemacht. Wenn solche Leute sowas sagen, fragen wir sie ganz einfach. Das Salah, was du verrichtest, wenn du ein Fiqh-Buch aufschlägst, egal welche Rechtsschule du angehörst, wird dann nicht das Salah eingeteilt in Rukn und in Wajib und in Sunnah? Okay? Das heißt, diese Einteilung ist einfach eine Art, um etwas zu verdeutlichen, um es einem Schüler einfacher zu machen. Statt dass ich ihm sage, lies den ganzen Koran durch und verstehe selbst, gebe ich ihm Zusammenfassung davon, damit er es verstehen kann. Denn nicht jeder Mensch hat die Fähigkeit, alles so zu verstehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von einem haben wollte. Insofern, niemand der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen hat gesagt, dass die Einteilung einer Ibadah in verschiedene Kategorien ist eine Bid'ah. Okay? Vielleicht, Allah bewahre, vielleicht kommt das noch eines Tages, dass jemand auch sowas sagt, ja, gibt es die verrücktesten Dinge, aber so etwas gibt es nicht. Und beim Tawhid ist es auch einfach nur eine Art Einteilung, mehr nicht. Und wenn jemand einen besseren Weg hat, den Tawhid den Menschen beizubringen, dann soll er das bringen, das ist das Problem. Das ist übrigens auch, es ist ein Manhajfehler, ein prinzipieller Fehler, wenn eine Person das als Bid'ah bezeichnet, diese Einteilung. Ein prinzipieller Fehler. Warum? Weil es geht hier um Mittel. Es geht nicht um Zwecke. Es geht nicht um Ibadat hier. Es geht um ein Mittel. Und Mittel, da gibt es überhaupt keine Bid'ah. Stell dir mal vor, wir würden anfangen, von Bid'ah zu reden, wenn es um Mittel geht. Zu einem bestimmten Ziel. Wie zum Beispiel zum Salah gehen. Das Salah an sich ist die Ibadah. Da darf man nichts dran verändern. Aber dass ich zur Moschee laufe oder fahre oder reite oder fliege oder mich beamen lasse vielleicht eines Tages, das sind alles Mittel. Und da kann niemand sagen, das ist eine Neuerung der Religion. Weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesem Fall den Weg, wie man dann zu dieser Ibadah kommt, nicht vorgeschrieben, wie wir es machen müssen. Ja? Es gibt auch viele andere Ayat, die auf diese Sachen hinweisen. Aber das ist einer der zusammenfassendsten Ayat. Ihr kennt zum Beispiel die Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. In diesen Ayat finden sich auch die drei Teile des Tawhid wieder. Ja? Rabbil Alamin ist wieder klar, er ist der Herr der Welten, Bewohner. Oder der Herr der Welten. Und Malik Yawmiddin, er ist der Herrscher am Tage des Gerichts. Oder er ist der Besitzer am Tage des Gerichtes, Besitzer der Befehlsgewalt, Besitzer von allem, was dort gibt. Okay? Und das weist darauf hin, dass er, dass dieser Name ihm alleine gebührt. Was kann nur einen geben, dem alles gehört? Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, was auf den Tawhid der Rububiyya hinweist. Und auch, Entschuldigung, in diesem Fall, was ich darauf hin wollte, der Tawhid seiner Namen und Eigenschaften. Ar-Rahman Ar-Rahim, ebenfalls, er ist der Al-Abama, der Barmherzige. Ja? Niemand, die Barmherzigkeit von niemandem reicht für alle Menschen oder für alle Geschöpfe. Nur die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Tawhid der Uluhiyya, der Einzigartigkeit der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, befindet sich in Alhamdulillah. Denn Alhamdu, das Loben, das Preisen, ist eine Ibadah. Und da wir sagen Alhamdulillah, das heißt, alles Lob gebührt Allah. Alles Lob. Es gibt niemanden, dem alles Lob gebührt. Weil das Wort Al im Arabischen heißt zwar der, die, das im Deutschen, aber kann auch bedeuten alles und jegliches, wie es in diesem Fall ist. Und deswegen weist es darauf hin, dass eben die Ibadah Allah subhanahu wa ta'ala alleine gebührt. Ebenfalls, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَثْمَلْ رَبِّ النَّاسِ. Auch wieder das Wort Rabb, er ist der Herr der Menschen. Und A'udhu bedeutet ja Zuflucht suchen. Und das Zuflucht suchen ist eine Ibadah. Ja? Und insofern sucht man Zuflucht bei Allah. Und das ist auch der Tawhid der Uluhiyya. Malikin Nas, er ist der Herr der Menschen. Auch die Rububiyya und auch einer seiner Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Und dann Ilahin Nas. Ilahin Nas ist wieder die Göttlichkeit, die Uluhiyya. Wir werden uns im Laufe dieses Kapitels, liebe Geschwister, im Wesentlichen über vier Dinge unterhalten. Einmal ist es über die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Dann über die drei Kategorien des Tawhid. Das wird unsere Vorgehensweise sein, inshallah, in den kommenden Unterrichten. Und wir beginnen mit der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala, daraufhin weisen viele Dinge hin, unzählige Dinge hin, aber wir können sagen, mindestens die folgenden vier Sachen weisen auf die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala hin. Es gibt mehr als diese vier, zweifellos, okay, aber diese vier, darüber wollen wir uns ein bisschen genauer unterhalten. Das erste ist die Fitra. Das zweite, ich werde natürlich gleich erklären, was damit gemeint ist. Das zweite ist Al-Aql. Und das dritte sind die Ayat Kauniyya. Und das vierte ist Al-Shara'. Übersetzt normalerweise bedeutet es Al-Fitra, die natürliche Veranlagung des Menschen. Al-Aql ist der Verstand. Und Al-Ayat Al-Kauniyya, damit sind gemeint die Geschöpfe Allahs. Ayat sind Zeichen. Aber die Zeichen des Universums, heißt es wortwörtlich. Okay? Und viertens, Al-Shara' oder die Sharia, aber damit ist die Gesetzgebung gemeint. Und das erste, worüber wir uns heute unterhalten werden, und das werden wir auch nicht ganz zu Ende bringen, ist die Fitra. Und darum werden wir diese Reihenfolge einhalten, weil die natürliche Veranlagung des Menschen, die Fitra, und das ist ein Begriff, den sollte man sich auch unbedingt merken, diese Fitra ist eine Sache, die jedem Menschen mitgegeben worden ist. Und deswegen sprechen wir hier sozusagen jeden einzelnen Menschen an. Sowohl einen Muslim, als auch einen Nicht-Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim nicht sehr viele Worte verloren in Bezug auf die Fitra. Gemeint ist in Bezug auf, dass die Fitra darauf hinweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Weil das eine Sache war und immer noch ist, die nur sehr, sehr, sehr, sehr wenige Menschen verleugnen. Also die Anzahl von Menschen, die nicht an die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala glauben, sind sehr wenige Menschen im Vergleich zu den Menschen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Unabhängig davon, ob sie Schirk machen oder keinen Schirk machen. Also unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder keine Muslime sind. Aber die Anzahl von Atheisten, die sagen, es gibt niemanden und das alles gab es schon immer, die nicht einmal sagen, es muss irgendetwas geben, das ist eine Anzahl von sehr, sehr wenigen Menschen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Fitra jedem Menschen von Geburt an, sogar vor der Geburt, mitgegeben. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch nicht sehr viel über die Sache gesprochen, denn solange die Fitra eines Menschen nicht verschmutzt worden ist, verunreinigt worden ist, mit dem Schirk, ist die Fitra für die meisten Menschen vollkommen ausreichend, um zu sagen, ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Nur wir haben eben gesagt, der reine Glaube an Allah im sprachlichen Sinne reicht eben noch nicht aus. Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim, als Beweis für das, was ich gerade eben gesagt habe, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens, gemäß der natürlichen Veranlage Allahs, in der er die Menschen erschaffen hat. Allah hat alle Menschen mit dieser Fitra erschaffen. Alle. Jetzt kommt jemand auf die Idee und sagt, ja, wieso beten dann die Menschen andere an, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wenn jeder Mensch das mitbekommen hat, dass er von diesem Weg abschweift? Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, dass der Mensch von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen in dieser Welt vielen Einflüssen ausgesetzt ist. Und diese Einflüsse, sie bringen ihn dazu, vom geraden Weg abzukommen. Und einer der wesentlichen Einflüsse sind eben die eigenen Eltern. Oder auch Leute mit bestimmten Gedankengut, Leute mit bestimmten Sichtweisen, bestimmten Ideologien. Ja, die Menschen werden ebenfalls beeinflusst durch bestimmtes Gedankengut, die eben die Fitra zerstören. Und vieles andere. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte nämlich darauf hinweisend, er sagte, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Das heißt sinngemäß, alle Neugeborenen, jedes Neugeborene wird gemäß der Fitra geboren oder gemäß der Fitra geboren. Die natürliche Veranlagung, wie die Salaf gesagt haben, ist der Islam. Alle Menschen werden mit der Fitra geboren. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Seine Eltern machen dann aus ihm einen Juden, Christen oder Zoroastrier. Das sind die Feueranbeter. Das heißt, und das sind natürlich, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das sind nur Beispiele. Ansonsten gibt es noch andere Dinge, die die Eltern mit ihren Kindern machen. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Das heißt also, die Eltern haben einen unglaublich großen Einfluss. Und die Eltern haben den größten Einfluss, weil sie entscheiden, wo sie wohnen, mit wem das Kind Umgang hat, was bringen sie ihren Kindern bei. Und deswegen ist es die größte, Betrug, den jemand seinen eigenen Kindern machen kann, indem er ihnen den Islam nicht beibringt. Ja? Indem er ihnen zum Beispiel sagt, indem sie das vernachlässigt leben, weil sie eben Wert legen auf andere weltliche Dinge und dadurch die Religion vernachlässigt wird. Das ist die größte Katastrophe und die größte Form der Undankbarkeit, die man Allah subhanahu wa ta'ala zeigen kann als Eltern. Weil Allah azza wa jal, er hat den eigenen Eltern dieses Kind geschenkt, als Geschenk. Was hat der Vater dafür getan, dass er ein Kind bekommt und eine Seele eingehaucht und einen Engel geschickt wird? All dies hat er nichts dafür getan und trotzdem zeigt er sich Allah subhanahu wa ta'ala des Öfteren undankbar. طيب. Sollte aber ein Kind seinen eigenen Eltern entfliehen, sag ich mal, also wenn jetzt Eltern da sind, die einem etwas antun wollen, es nicht schaffen, er hat keine Eltern gehabt, oder die Eltern haben aus ihm einen Nutzen gemacht, trotzdem gibt es nachher noch andere Satane unter den Menschen und den Dschinn, die ebenfalls versuchen, die Menschen vom richtigen Weg abzubringen. Für die Begriffe, die den Dschinn nicht kennen, das ist das, was man im allgemeinen übersetzten Deutschen mit Geister, ja, obwohl wir natürlich im Islam eine ganz bestimmte Vorstellung haben von diesem Dschinn, die wir ebenfalls entnehmen müssen aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Satan, Iblis, er sagte im Koran al-Karim, nachdem er sich hat geweigert, niederzuwerfen für Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Das heißt, er sagte, nun, bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verwirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Shaitan die Kraft gegeben, die Möglichkeit gegeben, zu den Herzen der Menschen vorzudringen. Als Prüfung für die Menschen. Und Allah hat auch den Menschen die Schutzmittel gegeben, um sich vor dem Shaitan zu schützen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith in Sahih Muslim: Inna ash-shaytana yajri min al-insani majra ad-dam. Das heißt, der Satan fließt durch den Menschen wie das Fließen des Blutes. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Satan im Koran beschrieben als Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Derjenige, der in die Herzen, in die Brüste der Menschen einflüstert. Und der Mensch kann sich vor diesen Einflüsterungen schützen, indem er sich Allah zuwendet. Und deswegen hat Allah die Surat An-Nas auch herabgesandt. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min shadril waswasil khannas. Das heißt, ich suche Zuflucht, sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des immer wieder Davonschleichers und Zurückkehrenden und des Einflüsterers, al-Waswas. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran al-Karim klar gemacht, dass wir gemäß der Fitra geboren worden sind. Er sagte dies in Surah al-A'raf, Surah Nummer 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah Azza wa Jalla sagte es, gemäß übersetzt, in der 172. Ayah Surah Al-A'raf: Und gedenke, dass dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ. Bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Allah sagte, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dem gegenüber unachtsam. Aus dieser Ayah ergibt sich, dass die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ein Versprechen abgelegt haben und gegen sich selbst Zeugnis abgelegt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Herr und Schöpfer ist. Und das ist die Fitra, von der wir sprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen mitgegeben hat. Dass es keine Tat gibt ohne einen Täter. Es gibt kein Buch ohne einen Autor. Es gibt keine Wirkung ohne eine Ursache dafür. Ja? Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen mitgegeben hat. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, um zu sagen, dass irgendeine Sache hier von alleine hergekommen ist, ohne dass jemand sie gebracht hat. Ein Stuhl in ein Zimmer, ein Tisch aufgebaut, ein Gebäude gebaut und so weiter und so fort. Kein Mensch kommt mit gesundem Menschenverstand darauf, zu sagen, dass so etwas von alleine entstanden ist. Und wenn alles eine Ursache hat, dann hat natürlich auch logischerweise, dieses Universum einen Schöpfer, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Sache, die hat Allah azza wa jal jedem gesunden Menschen mitgegeben. Und wenn man das weiß, weiß man auch, dass man sich diesem Schöpfer zu erniedrigen hat und sich vor diesem Schöpfer niederzuknien hat und niederzuwerfen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen eingegeben. Das heißt, er wurde dementsprechend geformt gemäß dieser Fitra. Ja? Er wurde gemäß dieser Fitra geformt, und nicht, dass diese Sache eine Sache ist, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen per Offenbarung eingegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat weder dir noch mir Offenbarung eingegeben, dass er unser Herr ist. Sondern das haben wir erfahren über die Sunna des Propheten, über den Koran al-Karim. Aber die natürliche Veranlagung, die Fitra, dass Allah also unser Herr ist, hat er subhanahu wa ta'ala jedem Menschen mitgegeben von jede Generation von Menschen hat das mitbekommen. Diese Art der Zeugnisaussage, die alle Menschen ausgesagt haben, die ein Argument gegen sie ist, wird aber von Allah subhanahu wa ta'ala nicht als Argument gegen die Menschen verwendet, wie wir inshallah morgen auch nochmal sehen werden, bi'idhnillahi ta'ala. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat, gemäß seiner Fitra, hat er ihm die freie Wahl gegeben. Allah sagte, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer will, kann Mu'min sein, und wer will, kann Kafir sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen mitgegeben, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Er hat ihr sowohl ihre Unsittlichkeit als auch ihre Gottesfurcht eingegeben, mitgegeben, erklärt, was ist, und der Mensch nachher entscheidet, was er machen möchte. Dass die Fitra eine Sache ist, die auf Allah subhanahu wa ta'ala hinweist, auf die Wahrheit hinweist, und solange man die eigene Fitra nicht verschmutzt hat durch den Schirk und durch bestimmte Dinge, gibt es verschiedene Beweise dafür, dass Menschen aus ihrer Fitra her an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und ablehnen alles andere. Und zwar kennen wir alle die Erzählung von Jubair ibn Mut'im radiallahu ta'ala anhu, als er in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefesselt war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Salat al-Maghrib die Sura At-Tur gelesen hat. Und Jubair ibn Mut'im hat dem Koran aufmerksam zugehört. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu der folgenden Aya kam, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ, wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Er suchte eins aus. Du bist da, du bist erschaffen, du bist zusammengesetzt. Ohr, Augen, Nase, das sind alles, die sind zusammengesetzt worden, wer hat's gemacht? Hast du es selbst gemacht? Nein. Bist du aus dem Nichts erschaffen worden? Macht auch keinen Sinn. Deswegen, als Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu diese Aya gehört hatte, hat er dann gesagt, auf Arabisch sagt man, kada qalbi an yatir. Das heißt, mein Herz ist fast davon geflogen. Gemeint ist vor Freude, dass er die Wahrheit erkannt hat, ja, so wie eine Person ihr Herz stärker schlägt, wenn sie aufgeregt ist oder wenn sie sich freut. Und auch Zayd ibn Umar ibn Nufayl, er gehörte zu den früher vor dem Islam zu den aufrichtigen Arabern, das heißt diejenigen, die Al-Hanifiyya gefolgt sind, der Religion Ibrahims alayhi salatu wassalam. Er sagte, Allah hat das Schaf erschaffen und er hat auch das Wasser erschaffen, das er euch für das Schaf vom Himmel hinabsendet, und danach opfert ihr für jemanden anderes außer Allah. Und so pflegte er, nicht die Opfertiere zu essen, die für andere Gottheiten geopfert worden sind, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen der Fitra gibt es natürlich viele Beispiele dafür. Aber was uns noch zu guter Letzt für heute inshallah interessiert, ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar diejenige, dass Allah weiß, dass viele Menschen vom Weg abgeirrt sind, von der Fitra abgekommen sind und dass sie die Wahrheit nicht mehr mit klaren Augen sehen, weil ihre Sicht betrübt ist. Wie macht Allah es subhanahu wa ta'ala, dass der Mensch dennoch wieder zurückgerufen wird zum Weg? Also wie macht Allah subhanahu wa ta'ala es, dass der Mensch nochmal die Möglichkeit bekommt zu besinnen, weil da ist der Satan, da ist das, diese Fitna, die alles macht, sozusagen versucht ihn vom Weg abzubringen. Allah Azza wa Jalla sagt es. Und zwar in Surat Yunus, Surah 102, Aya 22, هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah ist es, der euch sowohl auf dem Festland als auch auf dem Meer umherreisen lässt. Wenn dann diese mit ihnen bei einem guten, Entschuldigung, hatta idha kuntum fil fulk, wenn ihr dann auf den Schiffen seid, und diese mit und wenn ihr dann auf den Schiffen seid und diese mit ihnen bei einem guten Fahrtwind dahin fahren und sie froh sind darüber, ein stürmischer Wind darüber kommt, die Wogen von überall über sie kommen und sie meinen, dass sie rings umgeben werden. Dann rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn du uns nur hieraus rettest, werden wir ganz bestimmt zu den Dankbaren gehören. Aus dieser Ayah lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch Schicksalsschläge, durch Prüfungen, durch Katastrophen den Menschen wieder wachrüttelt. Und jeder Mensch weiß, dass Schicksalsschläge gut für ihn sind, wenn er sie nur richtig nutzt. Weil ein Schicksalsschlag und eine schlechte Nachricht, ein Unglück, das alles bringt den Menschen dazu, sich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden. Jeder von uns weiß, dass er macht zwar Dua und Salah und so weiter und so fort, aber wenn er ein Problem hat, dann macht er besonders viel Dua. Und er nutzt die Zeit im Sujud aus. Und er nutzt die Zeit im letzten Drittel der Nacht aus. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Schicksalsschläge, sie bringen dich gerade dazu, dich Allah zuzuwenden. Und beim ungläubigen Menschen, es rüttelt ihn wach und er wendet sich Allah zu. Das Beispiel habt ihr verstanden. Eine Person oder Personen auf dem Schiff, auf dem Meer, es gibt Fahrtwind, alles ist wunderbar und plötzlich kommt ein Sturm. Und die Wellen sind so groß, dass man meint, das Schiff wird demnächst untergehen. In diesem Moment, diese Menschen, das sind gemeint sind hier die Mushrikun, gemeint sind hier die Götzendiener, die andere anbeten außer Allah. In diesem Moment, was machen sie? Sie rufen nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine an. Das sind die Götzendiener von damals. In dem Moment haben sie Allah allein gerufen, weil sie wussten, dass sie haben zwar an andere Götter geglaubt, aber sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr aller Götter ist. Und sie hatten so ein, wie ein Pyramidensystem. Sie hatten ein paar Götter, aber sie hatten oben Allah subhanahu wa ta'ala als den höchsten Gott. Und so haben sie sich nur an Allah gewendet und das, was man Ikhlas nennt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala Mukhlisina lahuddin, indem sie ihm gegenüber in der Religion aufrichtig sind. Insofern Alhamdulillah, derjenige, der sogar wenn er den Gläubigen mit etwas trifft, was für etwas Schlechtes ist, es bringt den Gläubigen dazu, noch gläubiger zu werden. Und es ist sozusagen wieder etwas Gutes für ihn. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Vielleicht verabscheut ihr etwas, was aber in Wirklichkeit besser für euch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle segnen und unser Wissen vermehren. Denn er ist derjenige, der uns imstande ist und er ist derjenige, der uns zu bitten haben. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.